Was haben Sie denn da für einen Film? Das sind Aufnahmen, die den berühmten Sänger Gigli, den man den zweiten Caruso nennt, zeigen. Donnerwetter, ich wusste ja gar nicht, dass Gigli auf Ton filmt. Bisher hat er auch noch nie im Filmatelier gestanden, sondern er spielt seine erste Tonfilmrolle mit Magda Schneider als Partnerin in dem NDLS-Film Vergissmeinnicht. Ja, das ist ja direkt eine Sensation. Kann man denn nicht ein paar Proben aus diesem Film hören? Aber gern. Herr Vorführer! Ja, bitte? Ach, spielen Sie uns doch mal die Szene vor, in der Gigli das Lied singt, das diesem Film seinen Titel gegeben hat. Vergissmeinnicht. Ein kleiner Ausschnitt aus den großen Opernarien, die Gigli in diesem Film singt. And all the poor prenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti. Wenn Sie mehr von Gili hören und ihn auch sehen wollen, dann merken Sie sich, der erste Gili-Film, Vergissmeinnicht, läuft demnächst in diesem Theater.